Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns. Trotz allem sind wir zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Ja, wir können uns über alles unterhalten, natürlich auch über das, was in den letzten Stunden passiert ist, aber generell über alle anderen Themen auch. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Manfred und der Manfred ist 51. Hallo Manfred. Hallo Jürgen. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Über was reden wir beide? Über die Genitalverstümmelung bei Knaben. Da ist jetzt diese Woche ein Urteil rausgekommen, was das unter Strafe stellt. Ja, in Köln hat das ein Gericht entschieden, dass ja, die genau. Beschneidung von kleinen Jungs unter Strafe gestellt wird. Dieses Gerichtsurteil ist nicht bindend, aber es hat schon eine große, also bindend für andere Gerichte, aber es hat schon eine große Diskussion ausgelöst. Genau. Es gab einen großen Aufschrei aus muslimischen Kreisen, aus jüdischen Kreisen, weil die Leute sagen, es gehört zur Tradition und wir wollen uns nicht in unsere Religion und unsere Kultur da reinreden lassen. Wie siehst du es denn? Ja, bei mir ist der Hintergrund, ich war mit einer Muslima verheiratet, bis vor 6 Jahren, und wir haben einen gemeinsamen, fast 8-jährigen Sohn. Ja. Und meine Ex-Frau droht mir immer so die Ecke rum, sie lässt den Kleinen beschneiden, obwohl sie genau weiß, dass ich dagegen bin. Warum bist du dagegen? Weil ich es halt als Verstümmelung ansehe. Weil nur wegen dem Glauben ein Körperteil oder ein Stück vom Körper abzuschneiden, ist für mich Wahnsinn. Ja, das heißt, es gab dann Konflikt zwischen dir und deiner Partnerin. Ja. Ich bin damals, und damit wir überhaupt heiraten konnten, auch dem Islam beigetreten. Ja. Aber nur auf dem Papier. Das heißt, du warst nicht... Ich habe mich nicht beschneiden lassen, sonst oder sonst noch irgendwas. Das heißt, du warst auch nicht im islamischen Sinne gläubig? Nein, nie. Aber du hast dich dann durchgesetzt, dass der Junge nicht beschnitten wird? Ja. Und zu welchen heftigen Konflikten führte das? Das ist sogar schon mal so weit gegangen, das war im Jahr 2008, da hatte sie auch kurz vor einer Urlaubsreise, hatte sie gesagt, ja, ich darf den beschneiden lassen und ich weiß das. Und da bin ich dann am Tag ihrer Abreise zur Polizei gefahren und die haben eine Großfahndung nach ihr ausgelöst. Ich habe dort einen Polizeibeamten gefunden, der für meine Situation großes Verständnis gezeigt hat. Ja, und wie ging das dann? Wie ging das dann? Er hat direkt eine Handyortung durchführen lassen. Ja. Und sie war aber schon im Ausland. Ja, mit dem Kind? Mit dem Kind. Ach so, ja. Mit dem Kind. Und das heißt, im Ausland ist das Kind dann beschnitten worden? Nein. Er ist nicht beschnitten worden. Die Angst, die habe ich immer noch. Wo lebt denn das Kind? Du bist jetzt getrennt von der Frau? Ja, das Kind, das lebt hier 150 Meter von mir entfernt. Also bei der Frau? Ja, bei der Mama. Und hast du den Kontakt mit dem Jungen? Ja, der ist jede Woche zwischen 2 und 4 Tagen bei mir. Und ist bis heute, er ist 8 Jahre, sagst du? Er wird im August 8. Ja, ist nicht beschnitten bisher? Nein. Und die Gefahr, dass er jetzt noch beschnitten wird, wird immer geringer. Ja, weil das natürlich im bestimmten Alter gemacht werden soll, der Tradition gemäß. Und, genau. Also ich muss dir sagen, ich bin auch gegen Beschneidung. Ich bin aber auch gegen die Taufe. Ich finde die Argumentation des Gerichtes sehr richtig, dass der Mensch das selbst entscheiden soll, wenn er volljährig ist. Ob er sich beschneiden lassen will, ob er getauft werden will. Bin ich voll deiner Ansicht. Ich habe noch 3 mittlerweile erwachsene Kinder, die auch alle nicht getauft sind. Mhm. Ich habe immer gesagt, sie sollen das irgendwann selber, ja, finde ich, selber entscheiden, genau, ob sie katholisch, evangelisch, ja, oder... Ja. Ich also weiß nicht, jetzt, was für jetzt, Glauben gibt. Jetzt machen wir Fass auf. Ich bin sehr, sehr, sehr interessiert, was ihr anderen Zuschauer und Zuhörer zu dieser Thematik sagen werdet. Gerne würde ich auch noch mit ein paar Leuten aus so dem islamischen Hintergrund reden, was ihr dazu sagt. Wie sehr ärgert euch dieses Gerichtsurteil? Oder gibt es vielleicht sogar von eurer Seite aus auch Verständnis, dass ihr auch vielleicht sagt, okay, meine Kinder sollen, ich führe das Kind an den Islam heran, aber die letztendliche Entscheidung muss das Kind selbst treffen, so wie es im Christentum vielleicht auch möglich wäre. Ich bin gespannt. Ich danke dir für deinen Anruf, Manfred, und dein Statement. Und wir hören mal, was die anderen Anrufer dazu sagen werden. Alles klar, gerne. Alles Gute, dankeschön. Gut, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Edelgacht 73, guten Morgen. Guten Morgen. Edelgacht, um was geht es denn bei dir? Bei mir geht es um etwas völlig anderes. Ja. Und zwar um Suizid. Ja. Bist du betroffen? Ja. Sehr betroffen. Das heißt, du spielst mit dem Gedanken, dich zu töten? Nein, ich nicht. Erzähl mal. Noch bin ich in einem Zustand, wo ich das meinen noch lebenden Kindern nicht antun könnte. Ja. Aber ich habe vor reichlich 5 Wochen meinen Sohn den jüngsten Sohn durch Suizid verloren. Vor 5 Wochen. Daraus ergibt sich für mich eine, ich kann es nicht beschreiben, eine Situation, die man nicht fassen kann und die einfach nur voller Schmerz und Trauer ist. Natürlich, das ist verständlich. Wie alt ist dein Sohn geworden, Edelgard? 44 Jahre. Und er würde jetzt im Juli 45 Jahre. Hat er Familie? Ja, er hat Familie. Kinder? Er hat 2 Kinder aus 2 Ehen. Mhm. Wie hat er sich das Leben genommen? Ich habe es schon den Redakteuren gesagt, ich kann es in der Öffentlichkeit nicht von mir geben. Die Redakteure sind informiert, für dich zur Kenntnis, das heißt, das abzufragen, ja, aber ich kann es nicht. Weil es so schlimm für dich ist. Ja. Hat er irgendeine Nachricht an seine Angehörigen, an dich hinterlassen? Er hat an niemanden eine Nachricht hinterlassen. Er ist aus dem Haus gegangen abends, nachdem er ein Gespräch mit seiner zweiten Frau hatte, die sich von ihm trennen wollte, weil sie ihn anders wollte, als er war. Und sie wollte ihn anders, als er war? Ja. Was heißt das? Sie wollte einen völlig fröhlichen, aufgeschlossenen Menschen, das war der er so nie nicht gewesen ist. Er war von Kind an ruhig, in sich gekehrt. Gibt es denn? Er muss alles abfragen. Er hat nie von alleine seine Probleme erzählt. Gibt es denn eine Vermutung deinerseits, warum er das getan hat? Nein. Es gibt nur so viel von dem, was ich nun so im Nachhinein alles etappenweise zu hören bekommen habe, dass es sicher mehrere Faktoren gegeben haben muss. Sag doch mal so ein paar Stichworte über diese mehreren Faktoren. Er war von Kind an viel krank, hatte eine Nierenerkrankung, eine chronische Nierenerkrankung seines Vaters geerbt, die auch die anderen Geschwister geerbt haben. Er war 9 Jahre dialysepflichtig, hatte Pause, erledigt und war dabei vollberufstätig. Mhm. Immer in der Hoffnung. Also sehr gebeutelt durch die Erkrankungen. Ganz furchtbar. Gab es denn auch seelische Erkrankungen? Es nicht, keine sichtbaren oder keine fühlbaren. Das heißt, er hat mit dir nie über solche Dinge gesprochen? Nein. Er hat mir ein Gespräch angekündigt, wo er sich mal einen Tag nehmen wollte, an dem er mal mit mir reden wollte. Mhm. Über viele Dinge. Ich weiß nicht über was. Und dieses Gespräch hat es nicht mehr gegeben. Mhm. Er hat mir nur gesagt, Mutti, ich bin nicht glücklich. Wie hast du von diesem entsetzlichen Unglück erfahren? Das war ein Albtraum. Ich wurde morgens angerufen von meiner Schwiegertochter, ob mein Sohn bei mir wäre. Und wir wohnen etwa 25 Kilometer voneinander entfernt. Und ich konnte ihr nur sagen, nein. Mhm. Und da erzählte sie mir, dass er schon vom Abend zuvor weg wäre und dass sie bei der Polizei jetzt sitzt und die Vermisstenmeldung aufgegeben hat. Wie lange hat es dann von der Vermisstenmeldung gedauert, bis man wusste, was geschehen war? 2 Tage und 2 Nächte. Das ist eine lange Zeit. Da war eine Hundestaffel unterwegs, da hat die Polizei aufmerksam gesucht. Es ist wirklich alles getan worden. Und dann kam irgendwann der Anruf bei dir zu Hause? Ja, dass man ihn gefunden hat. Er hatte sein Auto sorgsam abgeschlossen, alle Papiere, Handy, Portemonnaie im Auto drin. Und man wusste dann, dass man in der Nähe suchen sollte. Und das war ein Waldstück. Und da wurde er dann auch gefunden. Wer hat dir das gesagt? Die Polizei? Also das, nein, meine Schwiegertochter hat mich angerufen. Was, wenn man das am Telefon hört, was sagt man da und was macht man da? Was hast du gesagt, was hast du gemacht? Gar nichts. Du hast geschwiegen. Ich konnte nichts sagen und ich konnte nichts tun. Ich habe gesessen wie eine Salzsäule. Mhm. Das war für mich, ich hatte den Abend zuvor war noch mein großer Sohn mit seiner Tochter da, mit seiner Frau da. Mhm. Und wir haben bis nachts um 2 geredet und immer wieder waren wir der Meinung, er macht doch sowas nicht. Also die Vermutung war da schon im Raum. War sicher. Jetzt sind 5 Wochen vergangen. 5 Wochen sind natürlich gar nichts, wenn man so ein Unglück erlebt hat. Ja. Wie denkst du jetzt nach den ersten 5 Wochen über alles? Ich denke jeden Tag dasselbe. Ich empfinde Schmerz, ich empfinde tiefe Trauer, ich kann keine Wut entwickeln. Mir wurde sogar gesagt, was hat er seiner Familie angetan? Mhm. Ich kann das nicht nachvollziehen. Du bist nur abgrundtief traurig und verzweifelt. Nur traurig und verzweifelt. Mhm. Du hast dein Ich kind. Habe gemerkt, dass er sich zurückgezogen hat und habe immer gehofft, dass er mich anruft und sagt, Mutti, ich komme. Gibt es ein Gefühl, dass du denkst, du hast irgendetwas falsch gemacht? Ja, das gibt es. Man sucht ohne Ende. Mhm. Hat man irgendwas versäumt? Mhm. Hat man irgendwas überhört? Hat man in seiner Kindheit irgendwas versäumt? Ich glaube, irgendetwas, was man hätte tun können oder müssen? Ich glaube, Edelgard, all diese Antworten. Ich glaube, all diese Fragen stellen sich immer Menschen, die so einen großen Verlust zu beklagen haben. Alle. Mhm. Ich habe mich. Ich glaube ja in den meisten Fällen, dass diese Menschen, die das tun, so in sich verkapselt sind oder waren die letzte Zeit, dass eigentlich gar kein Angehöriger eine wirkliche Chance hatte, das zu verhindern oder an ihn ranzukommen. Ja, das sagen alle. Ich habe mich einer Selbsthilfegruppe angeschlossen, das Internet, und habe dort tagelang erstmal gelesen, ob ich das für mich möchte, und habe herausgefunden, dass da ganz viele Menschen alle das gleiche Schicksal haben, in irgendeiner Form einen Menschen auf so eine Art verloren haben und alle die gleichen Fragen, die gleichen Zweifel und keine Antworten. Ich möchte dir aber, ich möchte meinen Respekt aussprechen, dass du so aktiv bist und dich sogar ins Internet einklingst, um Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen. Das finde ich sehr richtig. Das ist in deinem Fall genau das Richtige. Ja, ich schreibe dort täglich und ich bekomme täglich mehrere Nachrichten, die mir irgendwo gut tun, obwohl sie an diesem ganzen Elend ja nichts ändern können. Aber man weiß, dass es viele Menschen gibt, die das Schicksal haben. Die genau das gleiche Schicksal haben, die in der gleichen Situation sind oder waren und die von den gleichen Fragen gequält werden. Und über allem steht natürlich immer die Frage nach dem Warum und die Frage nach der eventuell eigenen Schuld. Und darüber kann man sich natürlich, wenn man mit Betroffenen in Kontakt ist, sehr gut austauschen. Mir tut das unglaublich leid, Edelgard. Du bist eine Frau von 73 Jahren und wenn man das eigene Kind verliert, ist es schon schlimm genug. Und wenn es auch noch auf diese Weise passiert, ist es wirklich eine Tragödie. Aber ja, ich habe auch so den Unterschied machen können. Ich habe als relativ junge Frau meinen Mann an der gleichen Krankheit verloren. Das heißt, der hat sich auch das Leben genommen? Nein, der ist gestorben an diesem schweren Nierenleiden. Ach so, War dialysepflichtig und es gab für ihn keine passende Niere in dem Zeitraum. Ich habe meinen Vater verloren. Ich habe einen Bruder an Leukämie verloren. Ich habe meine Mutter verloren. Das heißt, du hast schon sehr viel mitgemacht im Leben. Alle nahen Angehörigen sind praktisch weg. Aber dies, muss ich sagen, ist wie ein Super-GAU. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Das ich erahne das, Edelgard. Ich möchte einen Vorschlag machen. Ich schaue auf meine Uhr. Du weißt, wir haben immer nur ein bisschen Zeit hier zu reden. Was mir sehr leid tut, jetzt auch in diesem Fall. Ich finde, ich sage nochmal, du bist eine sehr tapfere Frau. Bitte? Das bin ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Sonst würdest du vollkommen in dich versunken sein und du würdest auch gar nicht hier mit mir sprechen, beispielsweise, und schon gar nicht ins Internet gehen. Ich möchte dir gerne auch noch unsere Hilfe anbieten, die wir dir im Hintergrund jetzt erklären können. Und wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Kraft. Dankeschön. Sei da, sei auch für deine anderen Kinder da. Aber ich weiß, das ist alles sehr leicht gesagt. Das ist mir schon klar. Ich sage es nicht leichtfertig. Ich bitte dich aufzulegen, Edelgard, und du wirst angerufen von meinem Psychologen, dem Henning, und dann habt ihr im Hintergrund auch Zeit, in Ruhe weiter alles zu besprechen. Danke. Danke für deine Zeit. Sehr, sehr gerne und alles Danke gut. Für alle vielen Sendungen, die ich schon gesehen habe. Edelgard, viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Leo. Leo ist 24. Hallo Leo. Ja, hallo. Hallo Leo. Was ist denn dein Hi. Thema? Bei mir geht es um eine ganz spontane Geisterbeschwörung. Wie bitte? Eine ganz spontane Geisterbeschwörung? Ja, die stattgefunden in Stuttgart. Da waren wir für 2 Wochen eigentlich, waren wir dort gewesen und abends saßen wir so am Tisch Wer ist wir? Wie viele Leute wart ihr? Mein Schwager, meine Schwester, meine andere Schwester, meine Freundin. Ach so, okay. Ja, dann saßen wir abends am Tisch so, die Kinder waren am Schlafen gewesen, und dann kam mir irgendwie auf die Idee, mein Schwager halt, komm, lass uns mal eine Geisterbeschwörung machen. man kommt einfach mal so auf die Idee, wir machen eine Geisterbeschwörung. Ja, ist ja schon eine komische Idee. Eine Geisterbeschwörung machen. Ja, okay. Ja, und? Dann haben wir halt angefangen, haben halt so ein Plakat genommen, auf der Rückseite haben wir halt dann von A bis Z Zahlen draufgeschrieben und 1 bis 9. Und ein Glas in die Mitte gestaltet, ne? Wie, so man, wie, das, halt die, wie man das bei einer Geisterbeschwörung so macht. Genau, wie man das so kennt. Ja. Ja, und dann, am Anfang war es alles so witzig gewesen und dann irgendwann mal fing es an, dann wurde es immer härter, so, halt, wir haben natürlich Fragen gestellt. So ja, Moment, langsam. So. Ich sehe euch erstmal an einem Tisch sitzen, ihr habt das Glas in der Mitte stehen, rundherum ist der Zettel mit den Buchstaben und ihr habt alle eure Hand auf das Glas gelegt, über einen Finger. Genau, einen Zeigefinger. So, und wie fängt man, mit welchen Worten fängt man eine solche Geisterbeschwörung an? Was sagt man denn da in die Luft? Es gibt verschiedene Worte. Also wir haben gerufen gehabt, Geist, wir rufen dich. Einfach Geist, egal welcher, Geist, wir rufen dich. Ja, Geist, wir rufen dich. Dann haben wir das so lange aufgesagt gehabt, bis der erschienen ist und uns gezeigt hat, dass er da ist. Wie ist der euch denn erschienen? Das Glas hat sich bewegt. Geist, wir rufen dich. Wie lange habt ihr das gesagt? 10 Minuten, eine halbe Stunde, 5 Minuten? Ich glaube, 16, 17 Mal haben wir das gemacht. Geist, also, wir rufen dich. Das würde ich jetzt gerne auch mal machen. Geist, wir rufen dich. Kann ich jetzt leider nicht. Ich habe kein Glas. Okay, erzähl mir das mal. Also Geist, wir rufen dich. Und dann fing das Glas an, sich zu bewegen. Genau. Und dann? Ja, und dann haben wir natürlich Fragen gestellt, so halt ganz normale Fragen, ja, wie viele Kinder bekomme ich noch? Kurze ketzerische Zwischenfrage. Wer sagt mir, dass ihr nicht das Glas bewegt habt? Das hat niemand bewegt, weil wir haben uns wirklich so drauf, wie soll ich das sagen? Also unser Finger war ganz gleich drauf. Wir haben schon drauf geachtet, dass niemand das Glas verrückt. Gut, okay. Ihr seid der Auffassung, ihr habt es nicht bewegt, das hat sich von alleine bewegt, obwohl ihr die Hände an dem Glas liegen hattet. Genau. Ja? Okay, so, was habt ihr denn konkret gefragt? Ja, wie viele Kinder bekomme ich noch? Wie sieht meine Zukunft aus? Ist die positiv oder negativ? Wird es mir später gut gehen und so? Geht es meiner Familie gut? Halt, das ist eine ganz normale Frage am Anfang gewesen. Und da hat sich herausgestellt gehabt, dass es am Anfang ein guter Geist war. Ja. Der nannte sich Dio. Dio? Dio, genau. Also auf Lateinisch übersetzt heißt das Gott. Was heißt das? Gott. Gott, Dio. Genau, ja. Dio. So. Wow, fangt ja gleich ganz oben an, aber naja, okay. Ja, das hat sich am Anfang herausgestellt. Dann saß mir da, halt weiter Fragen gestellt, dann saß er am nächsten Morgen um 4:30 saß er noch da. Und er wollte uns nicht weggehen lassen. Wie lange habt ihr insgesamt da gesessen? Ich glaube von 11 Uhr bis um 4:30. Ja. So, und dann kam irgendwann der böse Geist. Nee, haben wir halt darauf hingearbeitet, dass er uns gehen lässt, aber nur unter der Voraussetzung, dass wir am nächsten Tag weitermachen. Ach so. Eine Fortsetzung. Ja. Genau, bei uns nicht gehen lassen. Er wollte sich mit uns nur halten. Okay. Also es ging dann am nächsten Tag weiter. Genau, dann ging es wieder weiter und dann hat es angefangen gehabt, am Anfang war alles normal gewesen, dann hat sich dann irgendwann mal herausgestellt gehabt, dass es doch kein guter Geist war, sondern ein böser Geist. So, dann hat er angefangen gehabt, wie soll ich das sagen jetzt, mein Schwager, der hat so eine kleine Vorgeschichte, auch mit seinem Vater und so, auch mit bösen Geistern und so. Ja, mach's mal ein bisschen kürzer. Was hat er jetzt Böses gemacht? Also da war wir mal dann mein Schwager, wir saßen da alle, haben mal Fragen gestellt, dann ist der Geist in mein Schwager so reingegangen, ne? Hat über ihn geredet. Oh, jetzt über mein Schwager hat der böse Geist geredet. Jetzt wird's ja immer krasser. Also der Geist war nicht nur im Glas, der war im Schwager. In mein Schwager, weil er die Vorgeschichte schon hatte mit seinem Vater und der so. Schwager hat der Schwager hat mit fremden Zungen gesprochen. Genau, der hat so eine Verbindung zu ihm gehabt. Und ihr, fandet ihr das nicht gruselig? Meine Freundin und meine Schwester, halt meine kleine Schwester, die haben sich halt wirklich in die Hose geschissen. So. Und du? Und meine andere Schwester und ich, wir haben schon Respekt davor gehabt, aber am Anfang konnten wir das nicht richtig glauben. So, was ist jetzt was ist der Höhepunkt der Geschichte? Ja, der Höhepunkt ist, auf einmal hat er Kratzer auf die Arme gehabt, auf der Brust. Und da war links oben an der Brust, da stand dann auf Englisch, töte mich. Ach Quatsch. Und so ein Dreizack. Und ach, ein Dreizack Quatsch. War da drauf gewesen. Quatsch. Das ist kein Quatsch, ist das. Ach, kein das gibt's ja nicht. Das ist wirklich so gewesen. Horrorfilm ist das. Und dann ging's ja weiter und dann, irgendwann mal, haben wir das, dann weitergemacht und dann, haben wir halt ein bisschen Google nachgelesen gehabt und so. Was habt ihr? Natürlich das Falsch. In Google nachgelesen. Ach, ihr habt sich nur ihr habt noch gegoogelt, während der Geist dazu gegangen war. Ja. Ja, genau. Und dann stand da drin, dass man Salz verstreuen soll, um die Buchstaben und so, dass die bösen Geister nicht reinkommen, halt, dass die vertreiben. Jetzt mal langsam. Diese Erscheinung gab es angeblich auf dem Körper deines Verwandten. Ja, die kamen wirklich von einer auf die andere Minute. Moment! War das da? Ja, und dann geht ihr raus und googelt mal schnell, was ihr da tun sollt. Das ist doch wohl absoluter Humbug. Nein. Währenddessen saß dein armer Bruder dann besessen vom Geist da und ihr seid am Googeln. Na super. Nein, wir durften abtreten und dann haben wir nachgeschaut gehabt, dass man Falz außenrum macht. Der Geist hat gesagt, Buchstaben. Ihr dürft googeln, geht raus googeln. Nein, nicht googeln. Also wir durften abtreten. Okay. Wir durften unsere Finger wegnehmen. Dann haben wir nachgeschaut gehabt, dann haben wir Falz außen rum getan. Ja. Und dann war es ganz krasser gewesen. Dann ist er wirklich aggressiv geworden, wo wir dann wieder zum Tisch gegangen sind. Dann hat er wirklich die ganze Falz wirklich gefressen. Ja. Und die brennende Kerzen hat er sich im Mund gesteckt und hat die gegessen. Natürlich. Das habe ich jetzt auch erwartet. Das ist wirklich kein Scheiß. Was habt ihr geraucht? Gar nicht geraucht. Das ist wirklich so. Der saß da und hat dann das heiße Kerzenwachs in den Mund genommen und hat das wirklich gegessen. Wie ging die Geschichte dann? Er war wirklich aggressiv gewesen. Wie ging es dann aus? Es ging aus, nicht wirklich ging es aus. Der hat uns ja verfolgt dann. Also von Stuttgart bis nach hier, wo wir jetzt wohnen, hat uns verfolgt gehabt. Also aber hier sind auch noch diverse Sachen passiert. Aber ihr seid denn jetzt los? Vorgestern ist wieder was passiert. Ach so. Wo wir darüber gesprochen hatten, da saß mein Sohn in Maxikosi. Wo saß er? Maxikosi? In Maxikosi, genau. Da war er fast am Schlafen gewesen. Was ist das, Maxikosi? Maxikosi, Maxikosi, weißt du nicht, was das ist? Nee. So eine Babyschale. Ach so. Ja, so Maxikosi heißt das. Wissen wir nicht. Ja, und dann lag er da drinnen, war am Schlafen fast gewesen. Auf einmal war er so am Schütteln. Der wurde durchgeschüttelt und hat angefangen zu schreien ohne Ende. Und wir saßen neben dran und haben das gesehen dann. Ja. Jetzt hört der Spaß ein bisschen auf, wo das Kind da noch mit einbezogen wird. Ja, das ist ja, ich bin ja Katholik. Ich habe am meisten, bei mir ist ja nie was passiert, weil ich habe meistens immer meine Kette. Ja. Und im Hals. Also bei mir ist nie was passiert. Es ist nur meine Freundin, mein Schwager und meine Schwester passiert. Ja. Und wie soll es jetzt weitergehen? Wie es weitergeht? Ja. Weiß nicht. Das ist halt so die komische. Wir haben jetzt einmal angefangen gehabt und wir dachten, wie heißt es, die Geister, die ich rief, auf? Die werde ich nicht los. Ja. Genau, so ungefähr. Ja, Leo, lassen wir die Geschichte hört mal einfach. Hört sich zwar ein bisschen komisch an, aber ist wirklich Nur ein klein wenig komisch. Lassen wir die Geschichte mal einfach so im Raum stehen und jeder möge sich darüber die Gedanken machen. Und du wolltest sie ja nur erzählen. Ja, genau. Ne? Und. Dann würde ich sagen, schön, dass du angerufen hast und alles gut. Jo. Ja, Leo. Okay. Ciao. Okay, danke. Was hat er gesagt? Was hat er gerade gesagt? Geist, ich rufe dich. Ja, genau, so hat er gesagt. Geist, ich rufe dich. Ja, das kann ich jetzt hier nicht machen. Das langweilt euch, wenn ich hier 5 Minuten sitze und rufe, Geist, ich rufe dich. Aber wenn dann wirklich das Glas sich bewegen würde hier, dann wärt ihr aber alle platt. Dann wäre aber was los hier. So. Ich werde wahnsinnig hier. Es ist unfassbar warm hier in unserem Studio. Ich muss es mal zwischendurch sagen. Vielleicht hilft es mir ein bisschen. Hier ist Michael. Michael ist 50. Hallo Michael. Hallo. Michael, um was geht's? Ja, ich wollte mich als Muslim mal dazu melden. Ja, sehr gerne. Was der Kollege davor gesagt hat. Aber kurz noch zu dem Flaschengeist, zur Flaschengeistpost eben. Ich komme da aus Neukölln. Ich würde sagen, er sollte einen Box geben und dann wäre die Sache wahrscheinlich auch erledigt. Aber ich komme zur Beschneidung der Kinder. Was heißt schon? Was soll einen Box geben? Was heißt Box? Einen Box geben. Das ist dieses Türkdeutsch, was man hier so spricht. Was heißt also da so ein Box? Schiedsdeutsch. ja. Eine Box geben, man boxt dieses Glas und dann fällt es um und da funktioniert dann gar nichts mehr. Kein Geist. Ach so. Keine merkwürdigen Erlebnisse. Ja, aber der Geist war ja schon in den Verwandten eingefahren. Ja, können wir jetzt nicht lösen. Da kann man keinen Box geben, das verstehe ich. Genau. Es sei denn, man macht es als Wiederbelebungsmaßnahme, da muss man einen Schmerzreiz setzen, aber ich wollte nicht zu diesem, sondern zu jener Beschneidung der Kinder. Du bist Moslem. Genau, ich bin Moslem. Erstens, ich habe einen Sohn, der ist als Kind beschnitten worden. Mhm. Ich selbst bin erst viel später, ich war schon 20 Jahre dabei, bin dann erst beschnitten worden, weil ich nach Mekka wollte. Die Pilgerfahrt muss man tun, wenn man sich die leisten kann. Ich wurde eingeladen. Mhm. Also, und die kann man nur machen, wenn man beschnitten ist. Bist du denn später zum Islam übergetreten? Nee, ich bin so mit 20 Jahren zum Islam gekommen und so nach 20, 25 Jahren war Pilgerfahrt angesagt, dann hatte ich genug Knete, weil ich wurde eingeladen. Wie gesagt, Beschneidung musste sein. Mhm. Ich dachte auch, mein bestes Stück, hallo, ja, wie geht das jetzt und so, was soll das? Und wird das wehtun? Also Bericht, der Schmerz ist so wie eine Spritze, die man bekommt, aber die man spürt. Mhm. Und dann war es das. Und 3 Tage lang muss man dann ein bisschen vorsichtig gehen, weil wegen Blutungsgefahr und was weiß ich, man hat dann Verband. Mhm. Man kann pinkeln, aber und es tut auch gar nicht mehr weh. Naja, schön ist es nicht, sagen wir so. Aber, ja, Moment. Davor war angesagt, zwischen Vorhaut und Eiche, Smegma. Was das ist, jenes übelriechende Zeug, weiß jede Frau, die dann, was weiß ich, eine Entzündung in der Vagina bekommt. Oder... aber hör mal, wir leben im Zeitalter der Dusche. Also, hör mal, das dürfte nicht der Grund sein. Na, von den Gynäkologen spreche ich, die haben da ganz andere Erfahrungen und die verdienen damit auch ihr Geld. Aber es gibt noch einen Punkt. Du pinkelst und das tut dir weh, weil da ist die Vorhaut und da ist auch noch Urin. Du musst wegwischen oder wegwaschen. Im Islam wäscht man den weg. Wie gesagt, es ist keine Pflicht. Man muss es als später zum Islam gekommener nicht machen. Muss man sich nicht beschneiden. Erst wenn du die Pilgerfahrt machen willst, dann geht es nicht. Du kannst nur als Beschnittener Mekka betreten. Es sei denn, du gehörst zum Bundesnachrichtendienst. Die bauen da jetzt die elektronische Mauer in Saudi-Arabien. Die sind weder beschnitten noch machen die irgendwas. Die müssen dann nur Verträge unterschreiben. Aber wie auch immer. Ja, also ich da als Muslim hin. Ja. Ja. Und hab da eben, also... Okay, das ist eine andere Thematik. Das respektiert ja auch jeder. Es geht ja jetzt darum... Für das Kind. Genau, aufs Kind. Mhm. Das ist eine ganz besondere... Man muss es so verstehen. Als Kind, anders als Erwachsener, bist du ja nicht in einem isolierten Raum. Du bist in einem sozialen Kontext. Das heißt, du hast Eltern, älteren Bruder, Onkel, Vater, wie auch immer. Die haben das alles schon hinter sich und erlebt. Auch deine Cousins, Freunde, was weiß ich... haben das entweder vor sich oder haben das schon erlebt. Du wirst also in diesem sozialen Kontext, ist das Common Sense, ist es üblich. Du weißt auch, du kriegst 3 Tage lang Geschenke. Ja, ja, okay. Also am Anfang so, später werden es dann ganz viele, die auch nicht beschnitten werden. Es geht ja einfach darum, um die Überlegung, dass jeder Mensch das für sich entscheiden soll, wenn er erwachsen ist. Und nicht, dass man... Es ist eine hygienische Maßnahme, wenn die Eltern das so wie... Nein, also mit der Hygiene, kommen wir nicht mit der Hygiene. Also das akzeptiere ich überhaupt. Ach, das ist doch völliger Unsinn. Also wir leben ja nicht im Mittelalter mehr. Also Entschuldigung, ich wollte dir gerade sagen, es gibt kein Smegma mehr, es gibt kein Brennen mehr, gar nichts. Wenn du gepinkelt hast, kommt ein bisschen Wasser rüber, zack, du bist sauber, aber richtig sauber, du musst nicht irgendwie wischen oder so. Ja, aber nochmal, also das darf und sollte nun wirklich kein Grund sein. Dann lehrt man die Kinder sich zu waschen und die ganze Sache ist gut. Wenn die eine Phimose haben, weißt du, was es ist? Phimose ist ein anderes Thema. Vorhautverengung kommt sehr häufig vor, ist äußerst schmerzhaft, unangenehm. Beruhige dich. Die kann man ja behandeln, die soll man ja auch behandeln können. Wie denn? Ja, indem man... Medikamente oder wie? Nein, dann wird es wahrscheinlich zu einer Beschneidung kommen. Darüber streitet ja auch niemand. Und kein Arzt hat den hygienischen Sinn einer Beschneidung jemals in Frage. Kein Arzt. Gar kein Arzt hat das jemals in Frage gestellt. Ich halte das für völligen Quatsch mit der Hygiene. Wir sind von Natur aus nicht beschnitten, so wie ich viele, weiß, was du meinst. Viele andere Sachen nicht haben. Nein, es geht doch ganz einfach darum, die Grundfrage ist ja, die Hygiene ist ja gar nicht die Frage. Darum geht's ja gar nicht. Moment, die Frage, hat auch eine andere Komponente. Nein, lass mich sagen. Die Frage ist die Kultur. Nicht die Kultur, ja. Ja, die Kultur und die religiöse Tradition. Über aber die finde ich wichtig, über die muss man sich unterhalten. Und die möchte ich auch erwähnen, auf die bin ich nicht, ich habe jetzt nur den anderen Punkt erwähnt, ja. Nämlich den der Hygiene, also dass es einen Sinn hat. Der andere Sinn ist der, dass Abraham, Friede sei mit ihm, seine Vorhaut geopfert hat auf Gebot Gottes. Mhm. Und diesem Abraham, dem Vater der monotheistischen Religionen, dem tun es die Muslime, beziehungsweise die Juden und eigentlich auch einige Christen nach. Mhm. Das ist also wirklich das religiöse Gebot. Damit zeigt man äußerlich, das ja. hat mit innerlichem Bekenntnis im Prinzip für ein Kind kaum eine Bedeutung, damit zeigt man äußerlich, aha, wir gehören irgendwie dazu. Und auch wenn du nicht dazu gehören willst, es nützt deiner Gesundheit. Also, ja, also, mal ganz einfach. Michael, da bin ich ganz auf deiner Seite. Wenn es ein gläubiger Mensch, sei es nur ein Jude oder ein Moslem, so für sich sieht, diskutiere ich gar nicht darüber, dann ist das natürlich so, Punkt aus. Es ist aber, ein bisschen besser als im Alter. Aber ich finde, das sollte jeder Mensch für sich entscheiden, wenn er erwachsen ist. Und es sollte keinen Eingriff bei einem kleinen Kind geben, so wie man, wie ich finde, auch kein kleines Kind taufen lassen sollte. Das sollte das jetzt Kind für sich entscheiden. Jetzt werde ich dir den Wind von hinten geben. Bitte? Jetzt gebe ich dir den Wind von hinten, nicht von vorne, von hinten. Mhm. Eigentlich sollte jeder Mensch, und das ist das türkische oder sagen wir das Dilemma der hier geborenen Muslime sozusagen, oder überhaupt der Muslime. Eigentlich sollte man bewusst sich für die Religion entscheiden, mhm. auch wenn die Eltern Muslime sind. Wenn ja. man das nämlich nicht bewusst tut, dann wird man zu diesem, jetzt kommt ein deutsch-türkisches Wort, zu diesem Plastik-Scheck. Scheck heißt Esel, Plastik heißt, du fährst BMW von Vater oder fährst Deutsch. Ach so, verstehe. Ja, finde ich gut. Bin ich auf deiner Seite. Sehe ich genauso wie du. Ist der Wind von hinten. Das muss eigentlich, dieses Bekenntnis zum Glauben, das muss bewusst erfolgen. Mhm. Und das kannst du nicht tun, wenn du doof bist. Also wenn du nicht darüber bewusst bist. Mhm. Und man nennt diese Phase im Islam, die hat auch einen Namen, wenn man Rushd ist. Rushd heißt reif in diesem Sinne. Ja. Das heißt also, man kann auch, wenn man Rushd ist, kann man heiraten. Dann ist man in diesem Alter, dass man das tun kann. Michael, bin ich auf deiner Seite. Erst die Pflichten der Religion, und wenn die Pflichten beginnen, erst dann kannst du verantwortlich... Genau. Ja? Ich finde, das auch bezogen auf Christen ganz genauso, dass man sich auch wirklich dann nochmal bewusst dazu entscheiden sollte. Es ist im Prinzip bei der Taufe ein gutes Zeichen für die Gemeinschaft. Aha, die wollen den auch zum Christen erziehen oder so. Aber eigentlich ist die Entscheidung im Inneren bei den Menschen, der Mensch selber muss entscheiden, denn schließlich, wenn es die Auferstehung gibt, wird er zur Rechenschaft gezogen für das, was er getan hat und nicht, was die anderen für ihn getan haben. Genau. Michael, also wir sind uns in vielen Sachen einig, mit der Hygiene nicht so ganz, aber ist ja auch wurscht, wir müssen uns auch nicht in allen Punkten einig sein. Schön, dass du angerufen hast und von deiner Seite aus deinen Standpunkt vertreten hast. Vielen, vielen Dank. In Ordnung, also kein Box, sondern Frieden. Genau, und schöne Grüße nach Berlin, nach Neukölln. Ja. Tschüss. Okay. Ciao. 0800 220 50 50, 1 Uhr 38 haben wir. Und hier ist der Dieter. Dieter ist 58. Guten Morgen, Dieter. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dieter. Dein Thema. Mein Thema. Ja, ich habe seit über 10 Jahren ein Verhältnis mit meiner Arbeitskollegin. Ja. Die verheiratet ist. Ja. Und ja. Und du, bist du auch verheiratet? Ich bin getrennt lebend. Schon die ganzen 10 Jahre? Ja, schon länger. Also getrennt leben 10 Jahre klingt ja ein bisschen komisch. Ja, man muss sich ja nicht unbedingt scheiden lassen, wenn man nicht wieder heiraten kann. Ah, okay. Hm? Mit der Arbeitskollegin, mit der du eng zusammenarbeitest jeden Tag? Ja. Mhm. Und wir kommen also auch sehr gut miteinander aus. Wir harmonieren in der Arbeit und auch im privaten Bereich sehr gut. Davon gehe ich aus, wenn ihr ein Verhältnis habt seit 10 Jahren. Ja, mein Problem ist nur, ja, dass mir das Ganze sehr viel Kraft nimmt. Mhm. Das äußert sich also so darin, dass ich also, ja, viele Sachen schleppen lasse. Ja. Und ich mit das immer mehr. Und ich ganz einfach das Gefühl habe, dass es daran liegt, dass ich eigentlich mit niemandem reden kann darüber. Du sagst, du lässt viele Sachen liegen und so. Was meinst du konkret damit? Ja, man wäscht mal 3 Wochen keine Wäsche und dann erst wieder. Oder man putzt erst eine Woche später. Oder man lässt auch die Sachen schleifen. Man möchte so am nächsten Tag was machen, aber macht es dann doch nicht. Weil du eigentlich, auf der einen Seite bist du froh, dass die Verbindung zu dieser Frau besteht. Auf der anderen Seite macht dich diese Verbindung so, wie sie ist, aber auch unglücklich. Ja, wie gesagt, ich vermute, dass das Problem, dass ich also mit niemandem reden kann, weil mein ganzer Bekannten- und Freundeskreis uns natürlich auch alle kennt. Mhm. Wer weiß denn überhaupt von dieser heimlichen Beziehung? Eigentlich nur sehr, sehr wenige Leute. Also auf der Arbeit weiß es niemand? Nein. Wer weiß und es? Und in meinem Freunden- und Bekanntenkreis natürlich auch nicht. Mhm. Da gibt es nur eine Bekannte, die weiß davon. Aber ja, auch mit dir kann ich nicht so richtig darüber reden. Was, wenn du das jetzt so formulieren solltest, was ist es denn konkret, was dich so unglücklich macht in dieser Konstellation? Ja, dass sich an der Situation nichts ändert. Mhm. 10 Jahre ist eine lange Zeit. Lange, ja. Wie würdest du denn das Gefühl zu dieser Frau beschreiben? Das Gefühl ist sehr tief und harmonisch. Und ja, es ist eigentlich die ideale Beziehung. Und also kann man sagen, dass du diese Frau liebst. Ja, sehr. Doch. Sehr. Und du würdest, wenn du einen Wunsch äußern könntest, würdest du gerne mit dieser Frau richtig und offiziell zusammen sein und leben. Ja, richtig. Warum geht das nicht? Zum einen von ihrer Seite aus, ihr Mann ist also ziemlich krank, hatte schon Herzinfarkt und auch Krebs und sowas. Und sie möchte ihn also in der Situation nicht allein lassen. Hatte der vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren, war der da auch schon krank? Ja, eigentlich ja, schon die ganze Zeit. Die ganze Zeit, mhm. Wie ist denn... Und da hat sie natürlich ein Verständnis für. Ja. Und auf der anderen Seite freue ich mich davor, sie irgendwie zu drängen, um nachher nicht den Vorwurf zu kriegen, ja, du hast mich ja dahin gedrängt. Mhm. Was sagt sie denn? Ist sie denn mit der Situation so zufrieden, wie das so läuft? Nein, natürlich nicht. Aber sie will halt ihren Mann nicht alleine lassen in seiner Situation. Hat sie Kinder? Nein. Wie ist denn die Ehe zwischen den beiden? Ja, das ist eigentlich auch nur ein Nebeneinanderleben. Mhm. Wie lange sind die schon zusammen? Seit 14 Jahren. Ach, so lange noch gar nicht. Das heißt, die waren erst 4 Jahre zusammen, als du mit der Frau dann schon anfingst. Ja. Das ist auch sonderbar. Wie kam das denn? Ja, das ist, auch ich hatte etwas Krankheit. Ich hatte meinen ersten Herzinfarkt. Ich hatte also in der Zeit 2. Und darüber sind wir dann irgendwie zusammengekommen. Da muss die Frau doch eigentlich damals schon irgendwie mit ihrer Ehe unzufrieden gewesen sein, dass sie sich dann auf die Beziehung mit dir eingelassen hat. Ja, das war sie wohl, weil, wie gesagt, ja, ihr passt eigentlich gar nicht so recht zu ihr. Mhm. Kann das sein, dass dieser Mann, ich habe es gerade so gefragt, dass der Mann vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht so schlimm krank war wie heute und durch das lange Warten die Zeit letztendlich gegen euch gearbeitet hat, weil es dem Mann schlechter gegangen ist? Nein, eigentlich das nicht. Wie gesagt, die Krankheit, er hat verschiedene Krankheiten immer so in den Jahren gehabt. Also auch wenn, schwimmbar. Ja, wenn du so mit dir so ganz alleine bist und dass dieses Argument immer wieder so beleuchtest von allen Seiten. Hast du Verständnis dafür, wirklich? Oder denkst du, Mensch, das muss diese Frau, auch wenn der Mann krank ist, diesem Mann zumuten? Ja, da bin ich mir immer ein bisschen uneins. Das ist immer der Punkt, weil ich dann immer denke, wenn ich sie jetzt dazu dränge und durch die Situation, dass ihm vielleicht irgendwas passiert, verstehe. Und dann in Beziehung was nicht, dann heißt es ja, du hast mich ja dahin gedrängt. Ja, ich verstehe. Also ich so erstmal so ganz von außen und objektiv gesehen, kann ich mir nicht vorstellen, finde ich eine solche Konstellation für die Frau, wir reden erstmal nur von deiner Freundin, für äußerst ungesund und unklug. Sie lebt 10 Jahre in einer schlimmen Lüge und das angeblich nur aus Rücksicht. Ich würde gerne mal die wirklichen Zusammenhänge da sehen, ob man kann auch kranken Menschen noch etwas zumuten, um ein klares und ehrliches Leben zu führen. Denn sie lügt ja, sie führt ja ein Leben in Lüge, wie gesagt. Das sind unerquickliche Situationen für sie und natürlich für dich auch. Für dich ist es eigentlich eine Zumutung, finde ich. Aber ich verstehe dich sehr gut, dass du, wenn du jetzt sagst, wenn ich die jetzt bedränge, vor allen Dingen nach 10 Jahren bedränge, und dem Mann passiert dann wirklich was, dann kann es natürlich ganz schnell passieren, dass sie sagt, ja, guck, du bist mit Schuld, dass das so dann in, dass das dann so geschehen ist. Ja, ich sag mal so, ihr Zusammenleben ist also auch nicht besonders harmonisch. Sie ist also an den Wochenenden, es passiert schon mal, dass sie dann das ganze Wochenende nicht miteinander reden, weil ja, ist doch schrecklich. Ja, ist doch schrecklich sowas. Das tut einem kranken Menschen ja nur auch alles andere als gut, auch in einer unglücklichen Ehe zu leben. Ich glaube, deine Freundin ist feige. Ja, ich meine, unser Problem steht natürlich da drin, dass auch auf der Arbeit keiner weiß, wie die Leute reagieren, wenn da auf einmal bekannt wäre, dass wir halt ein Verhältnis hätten. Würde das in irgendeiner Weise eure Arbeitsplätze gefährden? Nein, aber man weiß halt nicht, wie die Leute so reagieren. Auch in meinem Freunden- oder Verwandtenkreis. Natürlich. Kennt sich ja alle, ne? Aber Dieter, du siehst, ihr seid voller Ängste. Wenn man eine Liebe hat, finde ich, muss man das alles aushalten. Da muss man sagen, okay, liebe Umwelt, das habt ihr so hinzunehmen und zu akzeptieren. Ihr seid ja richtige Sklaven der Angst. Auch wenn es in der Arbeit dann rauskommt, naja, dann ist vielleicht die erste Zeit große Tuschelei und Tratscherei und irgendwann kapieren die Leute das auch und dann ist es gut. Aber die Frage ist ja jetzt auch, wie du dich deiner Freundin gegenüber verhältst. Redet ihr eigentlich viel darüber, ob sich was verändern soll und wie sich was verändern soll? Nein, darüber reden wir eigentlich gar nicht. Ich finde, das solltet ihr tun. Nämlich vor allen Dingen, nachdem du gerade gesagt hast, dass du dich sehr schleifen lässt und dass es dir sehr viel Energie kostet und dass es dir seelisch deshalb auch sehr schlecht geht, finde ich, dass du das zumindest auf den Tisch legen solltest und mit ihr erneut und intensiv besprichst, wie es weitergeht. Soll es die nächsten 10 Jahre auch noch so laufen? Es ist doch Horror. Ja, wie gesagt, es kostet halt immer mehr Kraft. Ne? Eben. So hast du unser Gespräch ja auch eingeleitet, dass es dir immer mehr Kraft kostet und dass es dir an die Substanz geht. Richtig. Und das ist ja auch eigentlich der Grund, warum ich mit dir heute spreche. Dieter, ich kenne die Sendung schon seit vielen, vielen Jahren und gucke sie auch. Ja, also ich empfehle dir, als ersten Schritt, sprich erneut ganz intensiv und klar mit deiner Freundin über die Problematik. Sage ihr, wie es dir geht. Wenn die Sache sich jetzt so verkompliziert und verhakt, dann macht doch bitte einen Termin bei einer Paarberatung, was auch komplett anonym ist. Das ist wie als würde man zum Arzt gehen. Da wird euch keiner erkennen. Dass ihr auch zusammen mit einem Fachmann das nochmal besprecht. So. Ja, gut. So, und Dieter, wir rufen dich nochmal an und geben dir die ein oder andere Adresse noch an die Hand. Aber rede jetzt, du schluckst zu viel runter. Wer zu viel runterschluckt, wird krank. Gut, ich werde es versuchen. Ich danke dir für den Rat. Dieter, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Marvin. Marvin ist 25. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Marvin. Um was geht's? Ja, bei mir geht es um das Deutschlandspiel heute Abend. Ich habe gerade so gedacht, so wie du den Abend gesagt hast, das klang für mich so, der Marvin will über Fußball reden. Ja, du hattest das im Anfang deiner Sendung anklingen lassen, dass wir auch gerne über die Ereignisse heute Abend reden können. Natürlich. Und? Ich bin zutiefst enttäuscht. Das kann ich mir vorstellen. Unfassbar. Es war am Anfang in der ersten Halbzeit wirklich merkwürdig, das Spiel, finde ich. Ja, ich denke, dass Jogi Löw sich keinen Gefallen getan hat mit den Personalien Gomez und Podolski gegen die Italiener. Ja. Das kann ich nicht so beurteilen, da bin ich nicht so der Fachmann, aber das kann schon sein, so sagen die Kommentatoren das ja auch. Aber irgendwie war doch mit der Mannschaft auch was nicht in Ordnung. Die wirkte so, wie ich es mit meinem Laienverstand beurteilen kann, ziemlich diffus und verunsichert. Das ja, wurde besser, das wurde hinterher Minuten besser auf dann. Auf jeden Fall, ne? Also das war irgendwie ich habe zusammen mit einem Freund geguckt und wir hatten beide das Gefühl, dass die Deutschen nicht damit gerechnet haben, dass die Italiener so offensiv pressen in den ersten Minuten. Und ich denke mal, damit haben sie die Deutschen schon aus dem Konzept gebracht. Mhm. Aber danach, ich sag mal, die beiden Tore, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Das war die Weltklasse-Flanke von Cassano zum 1:0 war toll. Ja. Und der Pass von Montolivo, der ja halb Deutscher ist, genau, zum 2:0 auch wieder auf Balotelli, der war auch Weltklasse geschlagen. Der Mehmet Scholl sagte vorhin etwas im Gespräch mit Reinhold Beckmann, dass ihn so sinngemäß, dass ihn das halt auch so beeindruckt, dass die Italiener so eine Leidenschaft haben und dass die sich zusammenstehen. Das ist ja sowieso ein ganz großes Thema. Dass die ihre Nationalhymne... Ich habe gerade, ich weiß gar nicht mehr, was es für eine Sendung war, aber gestern Abend wurde ja diskutiert, oder es wird ja sowieso gerade diskutiert, ob die Deutschen denn überhaupt noch Sieg schreien dürfen beim Spiel. Ja, genau. Gestern Abend habe ich da Stimmen gehört, dass das Fahnenschwenken ja auch zweifelhaft sei und so. Und das sehe ich definitiv ganz anders. Marvin, ich will dir was sagen. Ich habe beim letzten Sieg gegen Griechenland, habe ich hier gesessen. Ich weiß nicht, ob du die Sendung gesehen hast. Da hatte ich als Sympathiebekundung für unsere Jungs schwarz-rot-goldene Hosenträger an. Oh, das finde ich gut. Ja, ich finde es auch gut. Aber es gab natürlich auch Stimmen auf Facebook und per Mail, die empört waren darüber, dass ich mit solchen Nazi-Symbolen, wobei Schwarz-Rot-Gold nur wirklich alles andere als Nazi ist, hier sitzen drum, kann. Eben so. Das ist so das bescheuert in Deutschland. Nein, überhaupt nicht. Ich bin eben, ich sag mal, jetzt dieser alte Spruch, mein Opa war im Krieg und nicht ich. Mhm. Sicherlich haben wir als Deutsche alle ein schweres Erbe zu tragen. Ja. Aber wenn wir das heute mal weltpolitisch sehen, würde ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wir können doch eigentlich stolz auf unsere heutige deutsche Nation sein. Finde ich allerdings auch. Wir haben ein tolles Land, eine tolle Demokratie. Wir haben ein ganz, ganz tolles Land, wir haben eine tolle Demokratie. Ja, und Schwarz-Rot-Gold sind ganz urdemokratische Farben. Absolut. Und die darf man gerne... 1848, das ist ja, so weiter und so fort. Das ist ja jetzt nicht keine Symbolik des Nationalsozialismus oder sonstiges. Also Mehmet Scholl sagte auch, wie die ihre Nationalhymne singen, das bringt die so richtig zusammen. Absolut, absolut. Natürlich habe ich auch Verständnis dafür, wenn ein Podolski sagt, ich singe aus Respekt die Hymne nicht mit. Er sagt ja auch im Umkehrschluss, dass er super stolz darauf ist, den deutschen Adler auf der Brust zu tragen. Mhm. Ich finde, wir müssen nicht unbedingt die Hymne ganz inbrünstig mitsingen. Mhm. Wenn wir alle stolz darauf sind, den Adler auf der Brust zu tragen, ob das jetzt der Fan auf der Tribüne ist oder der Fan auf der Couch oder der Fan auf der Fanmeile oder eben der Spieler auf dem Spielfeld, müssen wir nicht unbedingt die Hymne mitsingen. Wir können auch anders Einigkeit demonstrieren. Natürlich ist das toll, wenn eine Mannschaft so wie die Italiener, wenn ich da den Gianluigi Buffon sehe, mit welcher Inbrunst und wie schief auch noch, aber das ist ja völlig egal, steht ja noch mehr für seine Leidenschaft, dass der weiß, da sitzen Millionen vorm Fernseher und gucken sich das an, aber mir ist das egal, ich singe meine Hymne. Glaubst du eigentlich, dass nach dem schnellen 1:0 für Italien, dass die Mannschaft, die Deutschen da schon Angst hatten und demotiviert waren und konfus wurden? Definitiv nein. Ich habe das Gefühl, dass es nach dem 2:0 so eine 5- bis 6-minütige Phase gab, wo man wirklich gemerkt hat, ach du Scheiße, jetzt haben die schon 2 Dinger geschossen. Aber für mich war auch ein ganz großer Faktor, da mögen jetzt wieder einige Zuhörer sagen, schlechter Verlierer und keine Ahnung, aber das ist mir im Grunde genommen egal, weil diese Schiedsrichterleistung heute, die fand ich unter aller Würde. Mhm. Gut, das kann ich jetzt wiederum nicht beurteilen. Das war wirklich... Aber jetzt sind wir draußen. Man sagt ja immer, das ist eine gute Mannschaft, eine junge Mannschaft, das ist auch eine sehr talentierte Mannschaft. Meinst du, dass diese Mannschaft endlich mal beim nächsten Mal etwas, das nächste ist die Weltmeisterschaft, dass wir da höher kommen? Als Deutschland-Fan kann ich natürlich nur sagen, ich hoffe das. Ja, hoffen ist klar. Eigentlich bin ich da fest von überzeugt, dass der Zeitpunkt kommen wird. Und ich war eigentlich schon überzeugt, dass es diesmal soweit ist, weil ich die Italiener nicht so stark eingeschätzt habe. Mhm. Aber in meinem ganzen Freundeskreis, als es hieß, es geht gegen Italien, war ich der Einzige, der gesagt hat, Leute, das ist Italien. Wir haben es 2006 gesehen. Ja. Immer und immer wieder. Immer wieder. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir noch nie gegen die Italiener in einem Pflichtspiel gewonnen haben. Ja. Mich haben heute 2 Sachen noch sehr beeindruckt nach dem Spiel. Einmal, wie absolut souverän Jogi Löw im Interview war nach dieser verlorenen Absolut, Schlacht. Ja. Das war eine tolle Leistung. Und was ich sehr putzig fand und sehr süß fand, wie Thomas Müller geweint hat. Hast du es gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und er hat das Handtuch über den Kopf gezogen, weil er sich geschämt hat. Das war schon sehr rührend. Ja. Marvin, vielen Dank für deinen Anruf und zum Thema Fußball. Vielen Dank. Ja, Domian, danke, dass ich durchgekommen bin. Und ich danke dir für deine tolle Sendung jeden Abend. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Ich will zwar nicht jeden Abend hören, aber ich bin oft genug dabei. Und wünsche dir und deinem Team natürlich noch ganz viele tolle Jahre. Das ist ja nett von dir. Alles Gute dir. Danke. Tschüss, ciao. Ciao. So. Moment mal. Jetzt bin ich aber etwas baff hier. Maximilian, 10 Jahre. Stimmt das? Ja, guten Tag. Ach. Ich bin der Maximilian. Ja, Maximilian. Ja. Das ist ja eine Sensation. Du bist noch auf. Ja. Darfst du das denn? Ja, eigentlich wollte ich noch Fußball gucken. Aber dann kam eine Reportage und die wollte ich dann unbedingt auch gucken. Ja. Tja, und deswegen hat Mama dann geguckt. Aber zum Schluss konnten wir leider nicht mehr gucken, weil wir dann dieses Thema hatten. Welches Thema? Also, ich mache häufig ins Bett noch. Ach, du machst häufig ins Bett? Sag mal, jetzt muss ich dich erstmal fragen, deine Mama weiß, dass du anrufst? Ja, die ist neben mir. Ach, die sitzt neben dir? Ja. Ah, verstehe. Du pieselst also ab und zu ins Bett? Ja. Wie oft kommt denn das vor? Also, sehr oft. Sehr oft. Sagen wir mal so, jede Nacht? Nein, nicht jede Nacht. Also, ich mache jetzt sozusagen zweimal nicht ins Bett, aber dafür zweimal also 2 Wochen dann. Ach so. Also da sind dann immer schon wieder ein bisschen Abstände dazwischen. Ja. Und geht das schon die ganzen letzten Jahre so, seitdem du ganz klein warst? Also, seit ich 6 bin. Seit du 6 bist. Hm. Wie ist denn das für dich, wenn du morgens da aufwachst und merkst, du... Schrecklich. Und es stinkt dann auch immer so. Stinkt ein bisschen. Ja. Schämst du dich vor der Mama? Ja. Ja. Was sagst du denn dann zur Mama? Ja. Also häufig sage ich das dann nicht. Weißt du, hast du denn eine Ahnung, woher das kommt, warum das so ist? Nee, ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber wir waren schon wir waren schon im Krankenhaus. Ja. Und die haben mich dann auch richtig untersucht mit Maschinen als ja. Den Druck gemessen. Aha. Und dann haben die gesagt, meine Blase ist zu klein. Ach so. Tja, so. Und das hatten, dann haben die mich gequält, richtig, bis meine Mama gesagt hat, jetzt hört's auf, weil ich richtig geheult habe und so. Das tut weh, ne? Wehgetan hat. Das tut weh. Tja. Und wo die gesagt haben, meine Blase ist zu klein, hat mir trotzdem nichts gebracht. Ich verstehe. Maximilian, du bist aber ein richtig netter Kerl, finde ich. Muss ich aber gleich mal so sagen. Ein sehr angenehmer Typ. Jetzt gib mir doch mal bitte deine Mama, da würde ich auch noch gerne ein paar Worte mit reden, ja? Okay. Okay, tschüss. Tschüss. So, ja, hallo. Da ist die Mama von Maximilian. Da ist die Mama von Maximilian. Das heißt, ich glaube, Maximilian ist der Jüngste, der bisher meine Sendung angerufen hatte. Ich hatte mal einen 11-Jährigen. Ja, er hat halt unbedingt anrufen wollen. Er hat sich auch vorher ein bisschen gedrückt. Er ist dann abgehauen zwischendurch. Er ist ja super drauf für 10 Jahre. Also er spricht ganz toll. Ja, toller Junge. Ich habe aber auch ein bisschen gebraucht, um ihn dann nochmal halt ein bisschen zurückzuholen, um darüber zu sprechen halt. Wie heißt denn du, wenn ich fragen darf? Ja? Mit Vorname, wie heißt denn du? Michel. Michel, ja. Michel, der Maximilian sagte gerade, dass die Blase zu klein ist. Erklär's uns mal. Ja, also es war so, hat mit dem 6. Lebensjahr plötzlich eingemacht immer ins Bett. Mhm. Also er war vorher trocken, ganz toll und alles schön. Und mit dem 6. Lebensjahr fing er einfach an, permanent ins Bett zu machen. Mhm. Und ich habe dann gesagt, also das müssen wir jetzt halt mal irgendwie rauskriegen, was das ist. Und sind ins Klinikum gefahren. Ja. Und die haben dann halt Messungen gemacht. Also er musste dann halt pullern. Mhm. Und dann haben wir rausgekriegt, dass in seine Blase halt nur 50 Milliliter reingepasst haben. Ach. Ja, und es war halt so, dass die Blase in seinem Wachstumsschub halt nicht mitkommt. Kann man denn da jetzt noch was machen? Kann man das... Also sie haben uns ja erst einiges versprochen. Also erst haben sie gesagt, vielleicht hat er auch eine Doppelniere. Hm. Wir haben MRTs gemacht, CTs gemacht, wir haben alles möglich gemacht. Wir haben ihn gequält von oben bis unten. Hm. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Ja. Weil irgendwie kam gar nichts mehr raus. Sie haben immer nur gesagt, ja, die Blase ist zu klein. Kann man denn die Hoffnung haben, der ist ja erst 10 Jahre alt, dass vielleicht, wenn er jetzt in die Pubertät kommt, dass das nochmal so einen Wachstumsschub in den ganzen Körper gibt, eben auch in die Blase? Naja, wir uns haben sehr versprochen, dass es halt innerhalb so, er war ja 6 damals, mhm. und dass es so bis zum 8. Lebensjahr halt eigentlich vorbei sein sollte. Ist aber mittlerweile so. Wird aber bald 11. Mhm, verstehe. Und es wird immer mehr grad. Also es ist halt so, dass er halt wirklich 2 Tage mal nicht einmacht. Ja. Und dann aber 2 Wochen am Stück komplett. Kann es sein, dass das auch noch eine seelische Komponente ist? Ja, das haben wir ja ausgeschlossen komplett. Also ja, aber vielleicht... Also wie gesagt, er will nicht zum Psychologen. Pass auf, Michelle, wir machen Folgendes, die Sendung ist vorbei. Mhm. Du legst bitte auf, wir rufen dich nochmal an und reden weiter im Hintergrund in Ruhe, okay? Ja. Bis gleich. Und liebe Grüße an Maximilian. Ja, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Volker Thake. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht und ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen. Bis dahin, tschüss.